Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Veranstaltung. Ich bin Iris Heffetz, momentan die Vorsitzende von der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Ein Verein, bei dem auch Yossi Mitglied ist. Und wir freuen uns auch, diese Veranstaltung zu organisieren. Wir haben gehört, dass Yossi diesen Vortrag in München vorher vorgetragen hat. Und wir bekamen eine positive Resonanz und haben wir gedacht, wir machen es auch in Berlin und wir holen Yossi nach Berlin. Was nicht so schwierig war, Yossi Bartal ist in Israel geboren und aufgewachsen und seit 12 Jahren lebt er hier in Berlin. Er hat Musikwissenschaft und Gender Studies studiert und arbeitet heute als freien Autor und ist auch aktivistisch unterwegs, vor allem in verschiedenen linke Zusammenhängen. Heute spricht er über das Thema Philosemitismus als politische Kraft. Der Vortrag wird so eine gute Stunde dauern, sollte aber auch unterhaltsam sein. So unterhaltsam, dass auch wenn man dringende Frage hat, kann man das auch so aushalten, die der Frage. Für nachher, es wird nachher eine Diskussion geben, wir nehmen davor 30 Minuten. Und dann laden wir euch herzlich ein dafür, also für den Vortrag und auch für die Diskussion. Habe ich was vergessen? Nö. Und dann können wir anfangen. Wir haben vorher die musikalische Begleitung von drei peruanischen Sängerinnen, die ganz schön, ich weiß gar nicht warum oder wie sie dazu kamen, ein Lied über Israel gemacht haben. Das bringt uns schon an unser Thema, warum ich hier heute bin und warum ich über dieses Thema spreche, zu der ich glaube, kein besonderer Experte bin und vielleicht auch nie werden will. Die Faszination von Nichtjuden vor allem mit dem jüdischen Volk und mit Israel. Mein Zugang zu diesem Thema ist daher auch nicht sehr wissenschaftlich, sondern eher aktivistisch. Als jemand, der aktiv ist, vor allem in so Initiativen gegen die Besatzung in Israel, so in Palästina, werde ich ständig mit einer Argumentation konfrontiert, seitdem ich in Deutschland lebe. Warum kritisierst du ausgerechnet Israel oder die israelische Politik? Natürlich ist diese Argumentation in meinem Fall als jüdischer Israeli etwas sinnlos. Meine Verbundenheit zur Politik in meinem Heimatland ist eigentlich selbstverständlich. Aber diese Frage, eigentlich eine Unterstellung, richtet sich jedoch fast immer an Menschen, die Kritik an die israelische Politik üben. Egal, ob sie menschenrechtliche Zustände in anderen Orten der Welt genauso scharf kritisieren oder auch nicht. Und diese kritische Beschäftigung mit Israel wird fast immer unter Verdacht gestellt. Es geht ja eigentlich gar nicht um die Realität in den besetzten Gebieten, sondern um Obsession mit Juden. Um schlicht gesagt Antisemitismus im Schleier von Menschenrechten. Das will ich zuerst gar nicht komplett verneinen in diesem Vortrag. Manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, dass christlich sozialisierte Deutschen, die in Palästina-solidarischen Zusammenhängen, Netzwerken aktiv sind, etwas anderes dabei arbeiten als nur eine Sorge zu Palästinensern. Dass man immer noch antisemitische Stereotypen in Diskursen über Israel wahrnehmen kann, vor allem übrigens meiner Erfahrung nach in Gesprächen mit Nicht-Aktivisten, sondern von ganz normalen Menschen auf der Straße, kenne ich auch zu gut. Ich kann auch ein bisschen langsamer reden. Entschuldigung, der Vortrag ist ja lang. Ich versuche das. So. Was mir aber mit der Zeit klarer geworden ist, diese Unterstellung einer obsessiven Beschäftigung gegen Israel, kommt hierzulande und eigentlich in vielen Orten der Welt von Menschen, die sich nicht minder obsessiv mit Israel beschäftigen, wenn auch anscheinend in einer positiven Art und Weise. Die fehlende Selbstreflexion von bestimmten deutschen und nicht-jüdischen Politikern und Aktivisten oder Journalisten, die Menschenrechtsorganisationen eine obsessive Verhältnis zu Israel vorwerfen, während ungefähr 50% ihrer Tweets sich mit dem Wunder des Staates Israel und die Solidarität mit dem jüdischen Volk handeln, mag dabei vielleicht nur eine kleine und lustige Anekdote sein. Dabei geht es aber um viel mehr als nur den hiesigen Schlagabtausch in den sozialen Medien. Ich glaube, dass israelische Geschichte und Politik und sogar wesentliche Teile der Weltpolitik heutzutage unerklärbar bleiben, ohne die emotionale und religiöse Verbundenheit vieler Millionen Nichtjuden in der ganzen Welt zu Israel zu berücksichtigen. Dazu gehört auch auf jeden Fall die Artikulation von Antisemitismus. Die Wechselwirkung zwischen Israel-negativen und Israel-positiven Obsessionen bleibt bis heute leider wenig erforscht. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt ein... Ein bisschen langsamer? Entschuldigung. Ich bin... Später habe ich nicht mehr Texte dabei, dann bin ich viel langsamer. Kann man die Akustik das nicht anders irgendwie... Das ist zu laut? So? So ist besser? Ist so besser? Ja. Ja? Okay. Ja, ich weiß. die nächste, glaube ich. Egal, bleiben wir hier dabei. Zuerst möchte ich in dieser Vortrag dafür entschuldigen, dass ich in ganz nicht linker Manier nicht immer sehr fein und differenziert zwischen Israel, Israelis und jüdisches Volk, Juden, trenne. Es ist natürlich als politische Praxis extrem wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass nicht alle Juden Israelis oder Zionisten sind und dass nicht alle Israelis jüdisch oder zionistisch sind. Diese Differenzierung ist auch sehr wichtig für mehrere religiösen Gruppen, wie hier die Neturei Kata, aber auch andere ultraorthodoxe Gruppen, mit denen ich sehr wenig zu tun habe, muss ich sagen, und sie auch bestimmt sehr wenig mit mir was zu tun haben wollen. Die lernen zum Beispiel den Zionismus aus religiösen Gründen, aber es gibt auch natürlich eine lebendige jüdische Linke in der ganzen Welt, auch in Israel, die auf eine jüdische Identität beharrt, die nicht an Israel oder an den Zionismus gebunden ist oder sogar sich gegen den Staat Israel sich zu artikulieren versucht. Was aber dem Wunsch einer differenzierten Begrifflichkeit liegt, ist, dass der Staat Israel vom Moment der Übernahme dieses Namens Israel alles durcheinander gebracht hat. Es ist wenig bekannt heutzutage, dass der Begriff Israel in vorstaatlichen Hebräisch oder auf Jiddisch einfach Juden bedeutet hat. Hier weise ich auf einige spannende Texte von Tal Hever Tschipowski auf, das dieses Thema sehr erforscht hat. Man könnte zum Beispiel vor der Staatsgründung Israel von Israel in Berlin sprechen. Und damit meint man nicht die israelische Botschaft natürlich, sondern die jüdische Bevölkerung Berlins. Chassidische Denker könnten vor hunderten Jahren von Liebe zu Israel, Ahavat Israel, sprechen und meinten damit die Liebe zu allen Juden. Das Volk Israel, Am Israel, bedeutet bis heute das jüdische Volk. Nicht das Staatsvolk Israel, sondern nicht die israelische Staatsbürger, sondern nur Juden. Es ist tatsächlich die Verschmelzung der drei Begriffe, das Land Israel, die Tora Israel und das Volk Israel, die heute für nationalreligiöse Gruppen, vor allem in Israel, so wichtig ist als konstituierende Elemente eines Staates. So, was ist für sie als jüdischer Staat, ist natürlich mit dem Wort Israel auch zum Ausdruck gebracht. Hier sehen wir einen von der Moledet-Partei, der Heimatpartei. Schon diese Partei gibt es nicht mehr, es gibt ein jüdisches Heim. Aber Eretz Israel, Am Israel, Alpi Torat Israel. Ja, das meinen sie natürlich ganz klar Israel als jüdische Zeichen, als jüdische Bezeichnung. Auch im christlichen Diskurs steht Israel als Bezeichnung für alle Juden oder vielmehr die theologische Konzeption eines von Gott verlassenen Volkes. Es ist kein Wunder, dass man anti-israelisch von anti-jüdisch so schwer unterscheiden kann. Das wurde auch übrigens vor der Staatsgründung befürchtet und es gab auch Argumente mit Ben-Gurion gegen diese Entscheidung, diesen Namen als Staatsnamen zu übernehmen. Aber dass diese Begriffe Juden und Israel ineinander verschmolzen sind, für Hasser, für Liebhaber und für die vielen, die sich irgendwie zwischen beiden Gefühlen bewegen, ist erstmal eine Tatsache, dass Juden und Israel einfach nicht einfach zu trennen sind, in der Sprache einfach. Mit der Besatzung von der Altstadt Jerusalem und Bethlehem 1967 wurde diese Tendenz noch viel klarer. Der Staat Israel wurde Synonym zum Heiligen Land. Eine größere theologische Bürde kann man eigentlich sich nicht vorstellen. Ich glaube, das nächste. Genau. Damit kommen wir zum Thema unseres Abends. Die Liebe zu Israel oder Philosemitismus. Es ist eine merkwürdige Gegebenheit, dass in den meisten sozialwissenschaftlichen oder historischen Debatten heutzutage eher negative Gefühle thematisiert werden, wie Hass, Habneigung, Minderwertung. Viel weniger findet man Platz für positive Gefühle, wie Liebe oder Zuneigung. Und das ist natürlich, wenn wir auch die Geschichte des jüdischen Volks ansehen, es ist eigentlich ganz verständlich. Antisemitismus war und ist bis heute sehr wichtig für viele politische Artikulationen, ist natürlich auch sehr wichtig für Juden, sie sind davon betroffen. Antisemitismus ist eine reale Tatsache, die man auch immer wieder davon betroffen ist, dagegen kämpfen muss. Aber dieser Philosemitismus, ich würde mal sagen, die Liebe zu jüdischem Volk ist auch ganz interessant und auch historische Kontinuitäten, die wir auch sehen können. Ich möchte heute tatsächlich nicht psychoanalytisch vorgehen, nicht pathologisieren oder irgendwelche klaren Grenzen benennen zwischen legitimer Israel-Solidarität oder wie man das auch nennen will, oder einem krankhaften Philosemitismus oder einer pro-jüdischen Obsession. Ich glaube auch nicht, dass reine Liebe ohne Interessen oder andere Projektionen zu finden ist. Eine Zuneigung zu Juden kann sich auch sozusagen vernünftig entwickeln, Interessen geleitet werden. Zum Beispiel, man kann Israel unterstützen, weil man sich dadurch erhofft, die Unterstützung von Juden, ein anscheinend sehr mächtiges und sehr reiches Volk, zu bekommen. Da sehen wir auch, wie Antisemitismus und Philosemitismus auch zusammenkommen können. Man kann jüdische Angelegenheiten nachfühlen, weil ihre Existenz von Juden eine bestimmte Bestätigung einer liberalen und weltoffenen Selbstbild liefern oder einen bestimmten Rassismus verschleiern kann. Zum Beispiel, das sehen wir auch mit der AfD ganz gut. Und gerade jetzt mit den Juden in der AfD können wir auch wirklich diese Prozesse sehen, wie wir haben auch Juden dabei, wir lieben Juden, als gute Entschuldigung, wir sind doch keine Rassisten. Man kann die jüdischen Religionen bewundern, einfach so. Oder weil man dort den Wurzel des Christentums zu finden glaubt, oder weil man durch eine Annäherung an die Juden auch ihre Konversion beabsichtigt oder zum Heiligen Krieg anstiften möchte. Man kann sogar Israelis als Verteidiger des Westens, als Antiterror-Experten oder als Islamhasser sehen, die beispielhaft für das Abendland agieren. Liebe ist nicht einfach Liebe. Es gibt immer andere Sachen, die da mitlaufen. Damit ist wichtig, dass damit ist wichtig zu erinnern, dass der Begriff Philosemitismus nicht von Liebenden des jüdischen Volkes positiv besetzt wurde, sondern entwickelt sich als herabwürdigender Begriff gegen nichtjüdische Gegner des Antisemitismus im Ende des 19. Jahrhunderts. Damals wurde auch der Begriff Antisemitismus erstmal benutzt. Interessant dabei ist, dass diese nichtjüdische sogenannten Philosemiten eher auf die Gleichwertigkeit, auf die Emanzipation von Juden bestanden haben und wirklich dabei die Außergewöhnlichkeit, die Besonderheit der Juden zu betonen versuchten. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde es zum Bestandteil eines wissenschaftlichen Diskurses, dieser Philosemitismus, vornehmlich übrigens durch die Arbeit von Hans-Joachim Schöps, ein jüdischer Religionswissenschaftler, ganz wichtiger Mann übrigens in der Geschichte von Deutschland und Judentum in Deutschland, der übrigens ganz rechts war, fand auch den Nationalsozialismus, stand ein bisschen positiv gegenüber. Das hat sich natürlich verändert mit der klaren antisemitischen Politik. Dass Liebe oder Zuneigung doch ein wichtiger Teil der Geschichte und Gegenwart des jüdischen Volks darstellt, wird langsam mehr und mehr erforscht und findet tatsächlich auch in wissenschaftlichen Zusammenhängen mehr Beachtung. Dabei ist es nicht immer einfach, übrigens zu unterscheiden zwischen Anti-Antisemitismus und Philosemitismus. An der FU zum Beispiel gab es vor kurzem noch eine Konferenz jüdischer Jewish Friends, der von Hannah Zuberi und Elad Lapidot organisiert wurde, wo genau diese Themen auch tatsächlich diese Themen auch behandelt haben. Was haben wir jetzt noch danach? Das sehe ich schon. Genau. Dass die positive Beschäftigung mit dem Juden auf keinen Fall unwidersprüchlich war oder ist, erklärt vielleicht die Schwierigkeiten auch der Auseinandersetzung mit dieser Tatsache oder mit diesem Thema. Zumeist durch die Hinwendung zum Alten Testament, durch unterschiedliche protestantische Gruppierungen seit der Reformation und besonders in Zeiten der Aufklärung und Gegenaufklärung, sehen wir eine Identifikation mit dem biblischen Volk Israel, die bedeutend für die Schaffung nationaler Diskurse in Europa war. Nicht nur die neuen Amerikaner, so die Siedler in Nordamerika, sahen sich als die Israeliten, die das gelobte Land erreicht haben, sondern auch führende deutsche Romantiker seien sich als die Söhne Israels teilweise während der Französenkriege. Da muss ich auf das Buch von Ofri Ilani hinweisen. Das ist ein israelischer Wissenschaftler und Journalist, der eine ganz besondere Forschung auf Hebräisch, jetzt ist das auch auf Englisch, genau über dieses Thema, das Bild Israel oder das Bild des jüdischen Volkes in der deutschen Aufklärung, in der deutschen Romantik. Wir haben noch dazu ein ganz schönes Gedicht. Kannst du weiter? von Friedrich Rücker, der auch in der Befreiungskriege gekämpft hat. Und dieses Lied, gleich wie die Juden, die ins Joch gebeugten, ausziehen aus Ägypten, Knechtschaftsstande. Wirklich sieht er die Deutschen, dieses Volk, das auch noch sehr verteilt ist, das noch nicht eine Unabhängigkeit erreicht hat. Es ist ein bisschen schwierig für mich, hier von hier zu lesen, weil ich glaube, nicht alle können das auch lesen. Nicht selbst anlangten im verheißenen Lande, sondern nur erst von ihnen, die erzeugten. Und am Ende, von wer ferne saß, so im dunklen Schosse der Zukunft, ich hell von prophetischen, was ist das, Blitze, sein deutscher Freiheit, Land und stumm anbeten. Und er siehst du auch so als Moses auf Mount Nebo, auf Berg Nebo, dass die heilige Land noch sieht. So diese Idee, wir sind wie die Israeliten damals, war auch Teil deutscher Nationaldiskursen. Das ist schon, ich finde, sehr spannend. Wir können noch weiter. Übrigens, das war nicht nur für nationale Befreiungsbewegungen wichtig, sondern auch für Afroamerikaner. Seien sich teilweise als Israeliten, die von Sklaventum befreit werden. So diese Identifikation ist immer da. Oder nicht immer, aber so, wir sehen das mehr und mehr auch im 19. Jahrhundert, dass diese Identifikation mit dem biblischen Volk Israel nicht immer sich auf das real existierende Judentum projizieren ließ, sehen wir zum Beispiel in den Schriften von Ernst Moritz Arndt. Ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, das ist ein ganz wichtiger Nationaldichter, nicht so ein guter, würde ich mal sagen, der auch sehr viele antisemitische Schriften geschrieben hat. Übrigens, die Universität Greifswald ist nach ihm benannt, immer noch, obwohl Versuche gibt es, diesen Namen zu ändern. Ich lese mal kurz ein Zitat von ihm. Ja, die Juden seien ursprünglich von einem edlen Menschenstamm und offenbaren dies vor jeder männlich in Gestalt und Gebärde. Dies ist wahr, aber wie sie nun sind, erscheinen sie allerdings als verschlechtert und herabgewürdigt. Ihr Herrlichstes blieb in ihnen wie ein verborgener Schatz liegen und nur Schlechtes und Gemeines konnte nach außen dringen. So diese Idee, dass das israelitische Volk, das biblische Volk Israel ein gutes, ein wunderbares Volk ist, aber heute ist es verkommen. Damals gut, heute aber durch Wanderschaft, Exil, Heimatlosigkeit verkommen. Diese Vorstellung war viel verbreitet, nicht nur unter Antisemiten übrigens, sondern auch teilweise in zionistischen Schriften, aber dazu kommen wir auch später. Noch weiter? Super. Wenn wir heute über Israel-Liebe oder Philosemitismus in der Welt sprechen, dann müssen wir mit der evangelikalen Bewegung anfangen, der evangelikale, charismatische Kirche, Pfingstenbewegung, Freikirche auf Deutsch. Ist auch keine einheitliche Bewegung, muss man sagen. Dort ist die Identifizierung nicht nur anhand biblischer Sprache erkennbar, wie schon in einigen früheren christlichen Werken, sondern wurde zum theologischen Grundbegriff. Eine interessante Geschichte, wie es dazu kam auch, hat sich in den letzten 200 Jahren entwickelt, mehr und mehr, teilweise durch Judenmission, so durch die Missionieren von Juden und Beschäftigung mit jüdischen Sprachen und Lehren durch christliche Theologen, vor allem in England und Deutschland. So dieser Versuch, Juden an die Lehre Christus näher zu bringen, war teilweise auch mit einer Annäherung christlicher Lehre an jüdische Begriffe und Positionen verbunden. Und das ist ganz interessant, weil wir sehen immer Mission als ganz aggressive, so eine Bewegung, die von einem Ort zu der anderen geht, aber tatsächlich hat es auch so die christliche Lehre damals auch beeinflusst. In der christlichen Theologie, das ist sehr kurz gesagt, wurde der Bund zwischen Gott und den Juden, so dieser Fleischbund, die Beschneidung, durch Jesus ersetzt und mit dem wahren Bund zwischen Gott und der Kirche, das wahre Israel, heißt das so in der christlichen Theologie, in vielen verschiedenen christlichen Theologien. Und das war so der Bund, das wahre Israel war die Kirche, Gott hat die Juden abgestoßen. Heute relativieren oder sogar komplett ablehnen viele Kirchen diese Lehre. Ich finde, eine sehr wichtige Entwicklung im Kampf gegen Antisemitismus. Jedoch eröffnet es den Weg für andere theologische Erklärungen zur Rolle des jüdischen Volkes. Einige Evangelikalen und eigentlich viele Evangelikalen gehen weiter, als nur dieser Bund ist nicht aufgehoben, sondern ist geblieben, und sehen die Staatsgründung Israel oder die Schicksal des jüdischen Volkes als Erfüllung von biblischen Verheißungen der Endzeit. Zu einer wichtigen religiösen Bewegung wurde dieser christliche Zionismus aber erst mit der Staatsgründung Israel und vielmehr im Jahr 67, als Israel tatsächlich den Krieg gewonnen hat und das Heilige Land unter seine Kontrolle gebracht hat. Wir sehen hier jetzt ein Video, es dauert so 3 Minuten. Es ist von einer evangelikalen Gruppe hier in Deutschland, die ganz gut diese Grundbegriffe erklärt, finde ich. Es wird auch die, so ist musikalisch ganz unterhaltsam, finde ich auch. Diese Gruppe heißt die Tübinger Offensive Stadtmission. Und ja, wir sehen das jetzt kurz. Tübinger Offensive Stadtmission. Ah, Entschuldigung, ich musste noch sagen, das Video wurde auf YouTube vor 3 Jahren gepostet. Es heißt, Kinder oder Enkelkinder von Nazis singen die israelische Nationalhymne Hatikva. Damit ihr wisst, was wir vor uns vorkommt. Bitte. Das sind politische Demonstrationen, die sie auch veranstalten, auch jedes Jahr. Das heißt Marsch des Lebens, wo sie ihre Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus demonstrieren. Ich hoffe, ihr habt das genossen. Ein meiner Lieblings-YouTube-Videos war auch übrigens sehr populär in Israel. Was hier reinkommt, ist schon sehr wichtige Elemente. Der evangelikale Glaube an das Volk Israel kehrt heim. So, die Juden sollen sich versammeln, auch in Israel, alle Juden. Es ist Teil von ihren Endzeit-Prophezierungen auch. So, das kommt leider nicht im Video, weil natürlich in dieser evangelikale Gedanke auch es muss noch ein Armageddon kommen, ein Gog- und Magog-Krieg, der große Krieg zwischen dem Bösen und dem Guten, wo natürlich auch Israel an Seite der Guten kämpft. Armageddon übrigens ist einfach ein ist Har Megiddo, ist ein Berg, ein kleines, sehr kleines Berg in Israel. Natürlich, nachdem kommt auch der Messias. Ein Drittel der Juden, so laut einigen von diesen Evangelikalen, ein Drittel von den Juden werden dann tatsächlich auch den Messias so anerkennen. So, Jesus kommt zurück, die Juden erkennen Jesus, zwei Drittel machen das nicht, gehen in die Höhle. So schon ein sehr instrumentales Gedanken über Juden, würde ich mal sagen. Aber tatsächlich diese Erfüllung, die Rolle, dass die Juden tatsächlich in dieser Rückkehr der Messias von Jesus spielen, ist ein dramatisches und ein sehr wichtiges. Ohne diese Juden, die sich alle in Israel versammeln, kann die Endzeit sozusagen nicht kommen und damit auch nicht die Erlösung. Was haben wir jetzt hier? Kannst du weiter? Genau, seitdem George Bush, ein Evangelikaler, 2000 gewählt wurde als Präsident, merkt man auch außerhalb der USA die politische Stärke dieser Evangelikalen. Heute zum Beispiel ist Christian United for Israel eigentlich die größte pro-israelische Organisation in den USA. Wenn wir über die Israel-Lobby sprechen, und natürlich viele benutzen das auch antisemitisch, die Israel-Lobby als ein jüdisches Lobby, das irgendwo in New York oder Los Angeles unter die jüdische Gemeinde so stark wäre, die gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich sehr viele Juden, die Israel unterstützen. Aber die größte Organisation, die wichtigste Organisation, vor allem auch jetzt unter der Trump-Regierung, sind eigentlich die Evangelikalen. Ich würde mal sagen, sie sind die größere in der Israel-Lobby. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer die Botschaftseröffnung auch in Jerusalem gesehen hat, da gab es auch eine Rede, eine Segnung von einem Prediger, Robert Jeffers. Und er ist natürlich Teil davon. Er erklärte auch, dass alle Juden in die Höhle gehen, wenn sie Jesus nicht erkennen. Und trotzdem war er da, sozusagen die Botschaft zu eröffnen. So diese die Grenzen in dieser philosemitisch, antisemitisch Weltbild sind sehr fließend. Genau, danke schön. Was wenig bekannt ist, was wenig bekannt ist, dass es sich dabei eigentlich nicht nur in den USA, sondern in der ganzen Welt um die schnell wachsende Religion handelt. Es ist schwierig, genau alle Glaubenseinrichtungen der evangelikalen und wie gesagt charismatischen Bewegungen zusammenzufassen, aber sie sind alle im Aufschwung. In Südamerika als Beispiel haben wir hier, das ist von der Pew Research, Religious Affiliation of Latin America. Wir kennen Südamerika oder Lateinamerika als ein sehr katholischer Kontinent eigentlich. In den letzten 20, 30 Jahren hat es sich radikal verändert. Wir sehen das tatsächlich auch gerade jetzt in den Wahlen in Brasilien oder in Argentinien, in vielen anderen Ländern dort. Und tatsächlich sehen wir, wie die katholische, das ist das Prozentsatz, wie viele Katholiker in jedem von diesen Ländern gibt. Die Zahlen vor 40, 50 Jahren waren vielleicht eher 90% oder 95%. Heute sind es viel weniger und wir sehen genau, wie die Protestanten, und da ist Protestanten vor allem evangelikal geprägt, immer steigen. Ich würde das gar nicht zum Beispiel merken, Guatemala und Honduras, das sind beide mit 41%, die sich als Protestanten sehen. Das sind übrigens auch die zwei Staaten, die Abstimmung in UNO für die Botschaftsverlegung nach Jerusalem zugestimmt haben. Das ist da diese Verurteilung von den USA. So, dass natürlich kommt es auch tatsächlich zur Politik. Aber es ist wirklich nicht nur in Südamerika, auch in Südkorea, in Subsahara-Afrika, in Osteuropa, in Spanien, interessanterweise ganz viel unter der Roma-Community, die Gitanos, und auch in China. Und die Hauptmerkmale von dieser Politik, dieser evangelikalen Politik, ist natürlich sehr klare Kapitalismusfreundlichkeit. So, Kapitalismus wird auch als Teil eines ökonomischen Systems gesehen, das gut für Christen ist, das christliche Werte auch vermittelt. Sie sind erzkonservativ, sie sind gegen Abtreibungen, natürlich sehr homophob. Sie führen die meisten Kämpfe gegen nicht nur schwule Ehren, sondern tatsächlich auch gegen LGBT-Menschen. In Uganda zum Beispiel waren sie sehr einflussreich, auch damals, als so eine Todesstrafe verhängt werden sollte gegen schwule Männer. Und was sie auch nicht immer, aber sehr oft vereint, ist eine extreme Israel-Freundlichkeit. Und das merken wir wirklich jeden Tag mehr. Wir können weiter. Genau, das ist noch eine Demonstration von Guatemala während des Gaza-Krieges 2014. Es gab tatsächlich sehr viele Demonstrationen in der ganzen Welt von evangelikalen Gruppen, die organisiert wurden für Israel. Wir gehen weiter. Es ist ganz interessant, wir haben hier tatsächlich diese evangelikale amerikanische, so US-amerikanische Evangelikale, haben tatsächlich auch ein Museum in Jerusalem eröffnet. Ich durfte da sein vor einem Monat mit meiner Familie, war ganz lustig. Meine Siedlertanten haben das alles super gefunden. Und da zeigen sie, es heißt Friends of Zion. Es ist ein Museum, das gewidmet ist an die nicht-jüdische Freunde des Volkes Israel. Seit dem Anfang der Geschichte bis heute. Sie haben sich sehr gefreut, natürlich, als Trump die Botschaftsverlegung gemacht hat. Da haben sie auch Plakate in Jerusalem gezeigt. God bless Trump from Jerusalem, D.C., David's Capital, to Washington, D.C. Und sie machen nicht nur ein Museum. Es gibt auch tatsächlich ganz viele Märsche, Aufmärsche in Jerusalem, vor allem in jüdischen Festen, Sukkot, übrigens Chag Sameach, habe ich vergessen, Chag Sameach zu alle, die feiern. In Sukkot oder in Shavuot veranstalten diese große Aufmärsche, wo Menschen aus der ganzen Welt tatsächlich kommen als Pilger und zeigen ihre Liebe zu Israel und ihre Unterstützung für die israelische, das israelische Volk und natürlich auch Politik. Wir können auch weitergehen. Es sind Südkoreaner da, natürlich haben wir auch die Österreicher, es gibt auch ganz viele Deutschen, wirklich aus der ganzen Welt. Das ist ganz spannend, eine sehr multikulturelle eigentlich Veranstaltung, würde ich mal sagen. Sie sind natürlich nicht nur in Israel aktiv, sondern auch in ihren Ländern. Wir können auch weitergehen. Zum Beispiel in Sao Paulo, in Brasilien. Eine von diesen evangelikalen charismatischen Bewegungen haben tatsächlich auch der Tempel aufgebaut, so der jüdische Tempel. Sie nennen das Salomons-Tempel, so sah Salomons-Tempel wahrscheinlich nicht aus, eher so vielleicht Herods-Tempel. Haben das wirklich gebaut, sie tragen auch die ganze Priesterkleidungen oder was sie vorstellen als Priesterkleidung damals in der Antike getragen wurden. Der Mensch, der diese, so der Priester, der diese Tempel gebaut hat, wollte auch ein großes christliches Zentrum in den besetzten Gebieten aufbauen. Es kam leider nicht dazu, oder nicht leider, ich weiß, es hieß in einer israelischen Zeitung, er wollte ein christliches Disneyland in Gilgal, das ist in der Nähe von dem Toten Meer, aufbauen. Weiter. Dass diese Evangelikale nicht nur immer ganz nett sind, ist bekannt von anderen politischen Zusammenhängen, aber tatsächlich, es gibt auch christlichen Terrorismus, nicht nur gegen Abtreibungs-, so Ärzte, die Abtreibungen machen, zum Beispiel in den USA, sondern es gab das auch in Israel. Ganz interessant, 1969 gab es schon einen Brandanschlag auf die Al-Aqsa-Moschee von einem australischen Evangelikale. Er wurde dann als geistig gestört dann erklärt und abgeschoben. Aber tatsächlich gab es noch mehr Pläne von christlichen Evangelikalen, irgendwie dort den Tempel zu errichten, die Moscheen zu zerstören. Das ist natürlich nicht nur von Christen, sondern auch von einigen jüdischen extremistischen Gruppen gemacht, aber es gab auch diese. Wir können noch weitergehen. Dass diese Evangelikalen auch nicht nur versuchen, irgendwie die Juden als ihre Projektion oder eine Rolle irgendwie am Endzeit zu begreifen, sondern viele von denen versuchen tatsächlich auch zu missionieren, immer noch. Und eine wichtige Bewegung, Teil von dieser Bewegung, das tatsächlich in evangelikalen Kirchen sehr stark ist, heißen Juden für Jesus, Jews for Jesus. Sind auch hier in Deutschland vertreten, sind aber auch in den USA ganz stark. Und das ganz interessant ist, so wir haben, Juden wurden missioniert schon, ich meine, seitdem es Christentum gibt, wurde versucht, Juden zu missionieren. In diesem Fall sollen sie aber nicht ihre jüdische Identität aufgeben, sondern sie sollen immer noch Juden sein. Das ist schon auch eine ganz neue, sie behalten den Schabbat, so dem Samstag, sie essen Koscher sehr oft, sie feiern jüdische Feste. Es ist sozusagen eine Ort gemacht, so sie sollen noch an Jesus glauben natürlich, aber es ist dadurch so eine Form jüdischer Christentum entstanden. Und diese Bewegung, dass Juden irgendwie zum Christen machen, aber trotzdem eine Jüdischkeit, so nicht Jüdischkeit, aber so jüdisch sein auch aufbehalten wird, ist auch ganz neu im Christentum und beeinflusst auch natürlich eine Gegenbewegung. So Christen, die mehr und mehr judaisiert werden, die zum Beispiel auch dazukommen, jüdische Feste zu feiern. So die Grenzen werden da sehr verwischt. Wir können weitergehen. Genau, jetzt kommen wir tatsächlich zu dieser anderen Bewegung, wie ich würde sagen, von Christentum zum Judentum. Zum Beispiel hier, so außerhalb Nigeria, berichtete nur das jüdische amerikanische Forward, seine jüdische Zeitung, als einziges Medium über die Ausschreitungen in der Hauptstadt der biafrischen Provinz infolge des Amtseintritts Donald Trump. Dort demonstrieren tausende Mitglieder der Ogo-Ethnie in frohlockender Unterstützung des amerikanischen Präsidenten mit Israel-Fahnen und forderten die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem. Das war noch Anfang 2017. Mehrere Demonstranten trugen sogar jüdische Gebetsschale und Schilder auf Hebräisch. Sie hofften auch natürlich Unterstützung von Trump für ihre separatistische Bewegung gegen die Zentralregierung. Tatsächlich inzwischen in dieser Region sind hunderte Menschen zum rabbinischen Judentum konvertiert. Da sie sich auch Teil der verlorenen Stämme Israels betrachten. Einige betrachten sogar eine Aliyah nach Israel zu machen, das ist schwieriger. Und auch wenn es nur eine kleine Minderheit von dieser Volksgruppe, die eigentlich zu Juden werden, so zu jüdische, so rabbinische Judentum konvertieren, betrachteten sich viele in der Igbo-Nation als die Juden aus Afrika und haben eine bestimmte Art von Solidarität mit Israel oder mit Juden entwickelt. Sie sind nicht die einzige Gruppe, die im Laufe der christlichen Missionierung und die damit einhergehende Bibelkenntnisse sich als verlorene Stamm Israel zu verstehen begannen. Diese Geschichte von den verlorenen Stämmen Israels erkläre ich nur kurz. Die Geschichte in der Bibel, es wird auch in der Alten, also wenn ich Bibel sage, meine ich natürlich unsere Bibel, Altes Testament, nicht die christliche Schriften, aber in der jüdischen Bibel ist ganz klar, so die Königreich Israel wurde erobert, vor das jüdische Königreich erobert wurde und diese 10 Stämme Israels wurden dann vertrieben. Und die Geschichte von dieser Stämme ist verloren, so sie sind verlorene Stämme, wir wissen nicht, wo sie sind, aber wenn der Messiah kommt, kommen sie auch natürlich noch zurück zum Heiligen Land. Wo war ich? Genau. Auch in, wer sich noch als dieser verlorene Stamm zum Beispiel versteht, sind eine Gruppe in Indien von einer Volksgruppe, die heißt Hma und Chin, im Nordosten von Indien, die seit einigen Jahrzehnten sich als verlorene Söhne Menasche, Menasche ist eine von den jüdischen Stämmen, verstehen. Zuerst, und das ist so für die meisten Gruppen, zuerst wurde in der Region durch Evangelikale oder Protestanten missioniert. Ab den 60er Jahren, mehr oder weniger, oder 70er, entwickeln sich Strömungen, die sich trotz Glaube an Jesus judaisiert haben. So nach und nach so irgendwie gelesen haben, haben bestimmte Bräuche, bestimmte Feste dann gefeiert, auch, das, auch den Samstag. Und in den letzten 30 Jahren, vor allem durch Kontakt mit einigen Rabbinern, sich zum rabbinischen Juden konvertieren lassen. Heute leben tatsächlich Tausende von diesen neuen Konvertiten in israelischen Siedlungen, in den besetzten Gebieten oder in Israel auch, aber so ganz viele auch in Siedlungen. Und viele andere warten noch auf eine Aliyah, so auf eine Migration nach Israel. Das wird auch organisiert von verschiedenen israelischen Organisationen. Ja? Ah ja, Entschuldigung, das sind tatsächlich eine Gruppe von dieser Bnei Menashe, von dieser indischen Gruppe, die sich konvertieren lassen hat. Und sie sind natürlich, wenn sie nach Israel gehen, sie machen Aliyah, sie werden Staatsbürger und dann gehen sie auch in Militär. Und die Organisation, die ihre Aliyah auch organisiert hat, ist sehr stolz drauf und hat dieses Bild auch gepostet auf ihrer Facebook-Seite. Sozusagen, sie sind nach Israel gekommen, sie sind sozusagen auch Soldaten geworden, sie sind Teil von unserem Volk. Mit Warten wurde ich ein bisschen warten, wenn es nicht sehr dringend ist. Ähnliche kleine Communities, die zu Judentum aufgrund einer imaginären Verbindung konvertieren, befinden sich auch in Südamerika und in Südafrika und in Kenia. Besonders spannend finde ich, sind mehrere Volksgruppen oder was man Stämme auch vielleicht nennt, in Papua-New-Guinea oder in der indonesischen Papua, die in den letzten Jahren sich zum Judentum bekehren und sich auch als verlorene Stämme betrachten. Ich zeige kurz dieses Video, weil es ganz spannend ist. Wir sehen tatsächlich ein kleines Gruppe von, sie heißen Arapesh. Sie leben im Norden des Insels Papua. Und dieses Video wurde von messianischen Juden, so finde ich, Jews for Jesus Gruppe eigentlich aus Israel gemacht. Und sie zitieren da, sie singen eigentlich das wichtigste jüdische Gebet, Schma Israel. Ganz gut übrigens, also sie machen das richtig. Das ist wichtig zu sagen. Gerade jetzt in the making sozusagen von diesen verschiedenen Gruppen, so einige von denen, also es gibt, ich glaube, 4 in Papua-Neuguinea, noch eine in indonesische Papua, die gerade jetzt sich auf dem Weg zum Judentum befinden. Das heißt, teilweise glauben sie noch an Jesus, teilweise glauben sie nicht mehr an Jesus, teilweise haben sie Kontakte zu jüdischen Rabbinern, die tatsächlich sie konvertieren wollen, teilweise sind das Konservative, teilweise sind Orthodoxe, aber das sind tatsächlich Phänomene, die sich entwickeln. Es ist wichtig zu sagen, diese Menschen haben keinen Kontakt zur westlichen Welt bis zum der 60er Jahren oder 70er Jahren. Und natürlich, es war erstmal die Evangelikalen, die dahin gegangen sind nur später hat es sozusagen entwickelt. Ist ganz interessant, weil das basiert auch auf Texten. Es gibt so ganz viele Prophezeiungen von Isaias oder Hezekiel. In diesem Fall habe ich das auch gerechnet. Es ist eine Isaias-Prophezierung, dass irgendwo hinter den Flüssen Äthiopiens durch Boote gegangenes Volk, das sich irgendwo versteckt hat in einem fremden Land, ein schreckliches Volk sich befindet, das ist Teil der verlorenen Stämme sind. Und sie sehen diesen Satz sozusagen in der Bibel und erkennen sich da teilweise und sehen sich dann natürlich danach irgendwie hingezogen. Wir haben so jede von dieser Geschichte, es gibt ganz viele, wir sprechen über ungefähr 30, ich glaube, verschiedene solche Gruppen, die existieren in der Welt. Jeder hat seine eigene Geschichte, nicht alle sehen sich auch als verlorene Stämme. Es ist ganz interessant, weil es ist nicht nur jetzt angefangen, es gab schon im 19. Jahrhundert in Russland eine Gruppe, die heißt Sabotniks. Sabotniks wegen des Sabbat. Sie waren eine christliche Sekte, die erstmal angefangen hat, jüdische Rituale zu behalten und dann später tatsächlich zu Judentum konvertiert oder als Juden anerkannt wurden. Und sie haben sich auch zionistische Aliyas angeschlossen und werden auch heute teilweise oder ganz als Juden anerkannt. Wir gehen mal weiter. Genau, ganz wichtig und ganz neu in dieser ganzen Debatte ist natürlich diese Sache von Genen. Das ist eine Wissenschaft oder eine Pseudowissenschaft. Ich würde da sehr vorsichtig sein. Ich bin auch wirklich kein Genexperte. Aber tatsächlich gibt es ganz viel Forschung und das wird normalerweise sehr pseudowissenschaftlich auch in Zeitungen erklärt oder von politischen Bewegungen missbraucht. Es gibt einen Versuch, tatsächlich ein jüdisches Gen zu finden, also irgendwie zu beweisen, jemand gehört zum jüdischen Volk durch Genen. Diese Forschungen werden übrigens ganz viel von Juden gemacht. Ne? Es ist Teil von einer nationalen Ideologie. Ich meine, auch viele andere Gruppen und Menschen in der Welt machen Genforschung, um irgendwelche Abstammungen zu beweisen. Und tatsächlich spielt diese Genen auch eine Rolle. Zum Beispiel, wenn jemand behauptet, wir sind die verlorene Stamm Israels, dann wird auch ganz schnell ein Gentest gemacht. Die Ergebnisse sind sehr widersprüchlich. Manchmal gibt es einige Genen, die man sagt, sie sind doch irgendwie doch verwandt, vielleicht. Und manchmal gibt es keine. Aber das ist ja sehr, also ich meine, das als Wissenschaft, vor allem wie es das benutzt wird, ist sehr fragwürdig. Weiter. Zu dieser Geschichte gehört auch ganz viel die Geschichte von Anusim, das ist ein jüdischer Begriff. Das sind tatsächlich die Juden, die in Spanien gelebt haben und nach 1492 mit der Inquisition, die alle Juden auch vertrieben hat von diesem Land. Es gab Juden, die da geblieben sind und natürlich ihre Religion verstecken mussten. Das ist eine wahre Geschichte. Und tatsächlich gab es Communities, so verschiedene jüdische Gruppen, die da geblieben sind, mit einigen Ritualen sich trotzdem versucht haben, jüdische Religion auszuüben, hat aber mit der Generation nach Generation wirklich immer verloren gegangen ist. In Suche nach dieser Anusim, nach dieser versteckten Juden sozusagen in Spanien oder in Südamerika, ist ganz lang. So, es gab auch viele jüdische Forscher, die sich damit auseinandergesetzt haben. Heute wird es auch gemacht, sehr oft mit Gentesten. Es gibt auch diesen Versuch, zum Beispiel das ist ein Buch von einer jüdischen Gruppe, die heißen Haben Sie jüdische Wurzeln? Und tatsächlich dieser Versuch, auch irgendwie Juden zu finden. Wo sind sie? Es ist auch die Realität und Nicht-Realität hier ist sehr interessant, weil ich meine, das ist tatsächlich reale Geschichten. Ne? So, Juden mussten sich verstecken, Juden sind verloren gegangen und wir müssen sie zurückfinden und zurück zum Volk bringen. Das ist ein großes, so viele Leute in Israel identifizieren auch mit diesen Bestrebungen. Was haben wir denn nach? Genau. Es gibt aber auch viele andere, so ich lasse hier so kurz diese Wurzeln auch beiseite. Es gibt auch andere Impulse, die Menschen bringen zu Judentum oder mit Judentum sich zu beschäftigen. In Japan und Südkorea zum Beispiel existiert ein sehr antisemitisches Bild von Juden, auch teilweise durch nationalsozialistische Propaganda. Und es wurde aber sehr positiv gedeutet, so dass die Nazis damals Propaganda gebracht haben, die Juden sind reich und mächtig und sind sehr gut mit Geschäft, haben dann Leute gesagt, ah, das ist ja interessant, sie sind gut mit Geschäft, sie haben Geld, sie sind mächtig, lassen uns mehr über diese Juden lernen, damit wir auch gut in Geschäft, auch reich werden können. Und diese Nähe zu Macht und Finanzen ist ein ganz instrumentales Denken natürlich, aber ich meine, das haben wir hier, ist ein Buch, das in Südkorea als Talmud verkauft wird. Selbst Talmud for Dummies würde ich das nicht nennen, aber tatsächlich gab es so einmal einen Rabbiner, der in Japan war, ist eine lange Geschichte, sehr interessant, der tatsächlich so Judentum für Dummies sozusagen geschrieben hat, weil es gab keine Info über Juden. Und diese Leute kaufen diese Bücher, die auch sehr piratmäßig weiterverbreitet werden, und um natürlich Erfolg in Finanzen zu haben oder Macht zu bekommen oder ein gutes Leben zu führen, laut der jüdischen Glaube. Das hat mit Juden, mit real existierenden Juden sehr wenig zu tun. Wir sehen aber auch andere Formen von heute, die Menschen, die irgendwie zu Israel gezogen werden oder irgendwie zu Israel näher kommen. Zum Beispiel der Hindu-Nationalismus in Indien, gerade jetzt mit Modi, das ist ein Bild von Modi und Netanyahu, sehr romantisches Bild am Strand in Israel. Modi war in Israel, Netanyahu war in Indien, es gibt so viele Bilder von denen, wie sie sich umarmen. Und da natürlich ist die Interesse ganz anderes. Es gibt zum Beispiel erstmal die islamophobe Politik der Modi-Regierung, so ganz klar gegen Pakistan. Der Hass auf Muslime, die religiöse Streiten, die auch zwischen Hindus und Muslime in Indien stattfinden. Da wird, ich meine, Palästina, Pakistan, das klingt auch ähnlich, irgendwie wird das gesehen, sie kämpfen gegen die Muslime, wir können von denen lernen. Die Auferstehung von Sanskrit als Sprache zum Beispiel könnte auch mit dem Hebräisch irgendwie gleichgesetzt werden, finden einige Hindu-Nationalisten. Und wir sehen ganz klar, wie so eine Politik gemacht wird, eine Politik, die ganz instrumentell ist, aber plötzlich entwickelt sich neue Liebe sozusagen. Wir können weitergehen. Ah ja, wir haben noch diesen schönen Film, das ist eigentlich nicht von Indien gemacht, sondern von Israelis. Eine Waffenfirma, Rafael ist eine staatliche Waffenfirma in Israel, die tatsächlich diese Liebesbeziehung zwischen Israel und Indien auch zum, so, es war ein Versuch, noch Waffen zu verkaufen, eine Waffen, wie heißt das, Messe. Wir können das spielen, ganz kurz. Genau, es dauert noch ein bisschen. Und das ist von 2009, glaube ich. Damals gab es noch nicht Modi, aber das ist dieser Versuch, die beiden Kulturen näher zu bringen, wo indische Tänzerinnen neben Raketen tanzen. Der ist der Israeli, wenn ihr das nicht verstanden habt. Ich glaube, das reicht, oder? Nee, wollt ihr mehr? Nee, jetzt kommt das Beste. Okay, jetzt reicht's, oder? Super. Gut, wir haben jetzt ein bisschen global angeguckt auf dieses Phänomen. Wir kommen jetzt zurück zu unserem schönen Deutschland. Wir gehen weiter. Der deutsche Werk zum Philosemitismus, das ist aus Ynet. Damals wurde auch die Brandenburger Tor nach einem Anschlag in Jerusalem in der Israel-Farben gezeigt. Es wurde auch in anderen Flaggen gezeigt. Ich wollte das nur als Bild auswählen, das ganz schön ist. In Deutschland haben wir natürlich unsere eigenen Formen von Philosemitismus oder Israel-Liebe, die sich natürlich auch mit dem Thema Schuld befassen und ganz zu Recht. Ich will eigentlich jetzt jemanden zitieren, der mit mir auf jeden Fall nicht einverstanden wäre und wahrscheinlich dieser Vortrag gerne verhindern würde. Aber ich fand einen Artikel von Philipp Piatow, ein deutscher Jude aus einer russischen jüdischen Familie, in der Bild-Zeitung aus allen Medien eigentlich sehr einleuchtend und eigentlich auch ganz schön geschrieben. Das hat mich auch tatsächlich bewegt. Und er hat da tatsächlich über dieses Thema, er hat natürlich auch über Antisemitismus gesprochen, das war nach der Geschichte mit der Kipperschläger, was genannt ist als Kipperschläger in Berlin. Aber er hat dann tatsächlich diese Zeit genommen, um so über die Situation von Juden in Deutschland zu schreiben. Ich zitiere hier nur einen kleinen Teil davon. Ich empfehle eigentlich den ganzen Artikel, ist sehr interessant, auch wenn ich nicht mit allem da einverstanden bin. Aus manchen Deutschen wurden regelrechte Judenfanatiker, die sich zu jüdischen Feiertagen gratulieren und ihre Kinder die israelische Hymne vorsingen. Deutsche, die das Judentum als Bürde sehen, die sie am liebsten selbst tragen würden. Andere sehen in Israel den Unterdrückerstaat, dem sie übel nehmen, aus dem Holocaust nicht gelernt zu haben. Kurz, das komplex behaftete Verhältnis zu Israel gehört zur deutschen Identität. Für die Juden in Deutschland ist das ein Problem. Natürlich, wenn wir über diese Israel-Liebe in Deutschland sprechen, ich spreche erstmal über das Mainstream, über was heute sozusagen zur Staatsräson gehört. Diese Israel-soldatierte Bundesregierung, die sich auch mit Konzepten, man könnte sie auch ein bisschen als halb religiös bezeichnen, wie Staatsräson tatsächlich, das ist kein klarer Begriff, oder Existenzrecht Israel, das immer auch wiederholt, vor allem im deutschen Kontext gesagt wird, das ist auch ein Begriff, das nicht so klar ist, was eigentlich bedeutet. Existenzrecht ist, ich meine, es gibt auch Gründe, warum man das benutzt, aber trotzdem ist es ein Begriff, das an sich sehr nichtssagend oder sehr vielsagend ist. Und dieser Philosemitismus aus der Mitte der Gesellschaft ist tatsächlich sehr merkbar und tatsächlich auch für die Juden in Deutschland ist das sehr oft ein Problem. Natürlich nicht wie Antisemitismus, aber trotzdem ist es etwas, das ich glaube, Juden, egal welche politische Richtung sie haben, fühlen das, sie sind auch ein bisschen genervt davon. dass Menschen hier ihre Kinder jüdische Namen geben oder an jüdische Schule, auf jüdische Schule schicken, weil sie ihre Kinder klug erziehen wollen, oder tatsächlich ein Menorah zu Hause haben. Es ist alles so Formen von Verhältnis, das schwierig ist, milde gesagt. Ich glaube, es ist aber vielmehr auch wichtig für den deutschen Nationalismus heutzutage, sich zu artikulieren mit dieser Israel-Liebe. Ich meine, es wurde schon Kriege aus Deutschland wegen Auschwitz geführt. Dafür danken wir natürlich die Kron-Rutte-Regierung. Aber wir sehen auch mehr und mehr, wie deutsche Außenpolitik als Israel-solidarische Politik sich rechtfertigt. Ich glaube tatsächlich, es ist ein bisschen als Nebensatz vielleicht, aber so, es lässt sich nicht so viele Leute heute begeistern für einen deutschen Nationalismus oder vor allem so jüngere Leute, finde ich, in meinen Kreisen. Aber wenn man sagt, Deutschland ist da, um Israel zu verteidigen, Israel, also Deutschland ist da, um genau diese westliche Zivilisation, und Israel ist natürlich da als Teil davon gesehen, da lässt sich viel mehr Politik machen, die mehrheitsfähig vor allem unter Jüngeren. Aber und dazu gab es auch viele Schriften, übrigens auch von antideutschen Gruppen, die ich auch gerne lese, die das auch thematisieren. So, das ist kein neues Phänomen, dass tatsächlich deutscher Nationalismus durch heute auch mit positivem Bezug auf Israel zu tragen kommt. Wir haben trotzdem diese Gruppe, so einige kleine Gruppen in Deutschland, die viel, ich würde mal sagen, viel klarer ihre Liebe zu Israel zeigen. Wir können da weiter. Ah, genau, das ist die Staatsräson. Ich habe es vergessen. Das ist ein wunderschönes Bild. Wir gehen mal weiter. Wir haben die Evangelikalen. Gott sei Dank sind die Evangelikalen gar nicht so groß hier in Deutschland. Wir kennen sie manchmal unter Freikirchen. Die Politik beeinflussen sie nicht so sehr, würde ich mal sagen, obwohl auf ihrem letzten Marsch des Lebens in Berlin, wo auch einige Israelis teilgenommen haben, einige jüdische Gruppen teilgenommen haben, auch Felix Klein, der Bundes, wie heißt das, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, auch teilgenommen hat. Wir haben aber auch andere Gruppen. Wir haben Rechtspopulisten. Gerade jetzt ist dieses Thema ganz aktuell, ne? So mit AfD und Juden in der AfD. Aber ich würde mal sagen, diese Beziehung zu Israel ist schon lang. Es ist vor allem seit 2001 stärker geworden. Und sie entdecken auch sozusagen ihre Israel-Liebe. Das ist natürlich nicht unwidersprüchlich. Es ist ein, so, ich meine, Antisemitismus ist immer noch ein großer Bestandteil von rechten Bewegungen, auch in Europa und in Deutschland auf jeden Fall. Aber das als Versteckungsspiel irgendwie abzutun oder zu sagen, sie meinen das nicht ernst, es ist nur instrumental, wenn man tatsächlich die Texte, die Reden von AfD-Politikern, von Menschen in Pegida manchmal sieht, nicht alle natürlich. Und da könnte man auch ganz anti-israelisch agieren oder anti-jüdisch agieren. Aber ich glaube, man kann das nicht irgendwie abtun und sagen, das ist einfach eine Lüge. Sie machen das nur sozusagen, um Legitimation zu bekommen. Das machen sie auf jeden Fall auch, um Legitimation zu bekommen, aber das ist nicht als Erklärung, es reicht nicht als Erklärung. Wir haben neben dieser Gruppe auch eine weitere Gruppe, die Konvertiten. Tatsächlich, ich komme noch zur Konversion ein bisschen später. Dieses Bild ist von Restock, seine Antisemitismus-Watchdog, das auf Twitter ist. Und das wird auch beteiligt, Menschen aus der jüdischen Community. Und dann kam es noch in Diskussion. Es gab so eine Frau, die tatsächlich auch in Konversion ist, die dann in Sonnenallee mit Israel-Fahnen und an Kippot rumgelaufen sind. Die Sache mit Konvertiten ist sehr kompliziert. Ich komme noch dazu am Ende des Vortrags. Aber ich würde mal sagen, Konversion zu Judentum kennen wir in den letzten 100 Jahren vor allem durch familiäre Verbindungen. So zum Beispiel, man heiratet einen Nichtjude, der nichtjüdische Elternteil will zu Judentum konvertieren. Man hat einen jüdischen Elternteil, der das Kind konvertiert. Es sind normalerweise diese Verbindungen, das sehen wir auch ganz oft in der amerikanischen jüdischen Gemeinden. In Deutschland, es ist ganz, man sieht das viel öfter, es gibt dazu keine Zahlen, es ist sehr schwierig, Zahlen dazu auch zu finden, aber tatsächlich gibt es sehr viele Konvertiten in der jüdischen Gemeinde hier, Konvertiten, die nicht aus familiären Gründen irgendwie zu Judentum wechseln, sondern aus eigener Beschäftigung haben überhaupt sozusagen, sie sind aus keine jüdischen Verhältnisse gekommen und werden zu Juden. ganz allein, von sich allein. Also, ich meine, natürlich gehen sie dann durch die rabbinische Konversion, aber die Motivation ist von innen, kommt von innen. Und ich meine, tatsächlich, es gibt laut einige Freunde von mir, es gibt Synagoge, die tatsächlich, das ist die dominantere Gruppe. So, es gibt so, tatsächlich diese Zahl von Konvertiten ist sehr groß in Deutschland. Das ist ein sehr schwieriges Thema, auch für Juden hier, wie damit umgegangen ist. Es, natürlich, es gibt auch Diskriminierung gegen Konvertiten. Ich würde auch nicht sagen, dass alle Konvertiten auch irgendwie rechts sind. Es gibt auch Linke. Es gibt Menschen, die irgendwie gar nicht so politisch agieren. Aber diese Verbindungen, das ist ganz interessant, ist in Deutschland schon prägend. Nicht wie in anderen Ländern, nicht wie in Frankreich oder in England oder USA. Wir haben noch andere Gruppen, zum Beispiel die LGBT-Community, vor allem schwule Männer, aber nicht nur, das ist auf dem Christopher Street Day, wo natürlich auch so ganz viele israelische Fahnen gibt. Sie werden von der israelischen Botschaft verteilt, aber tatsächlich sehen wir eine bestimmte Solidarität mit Israel, die auch sehr präsent ist oder sehr beliebt ist, auch unter schwule Deutschen. Es gibt da zwei Sachen, die ich glaube mitspielen. Erstmal als diese Opfererfahrung durch das Holocaust, sich zu sehen als Opfer des Nationalsozialismus, der deutschen Nation auch, obwohl da ist auch sehr vorsichtig zu sein, dass die Verfolgung von homosexuellen Nationalsozialismus überhaupt nicht vergleichbar ist in seiner Masse mit der Verfolgung von Juden. Und tatsächlich die nationalsozialistische Partei hat auch ein sehr widersprüchliches Verhältnis gehabt zu Homosexualität, bis es tatsächlich zur Vernichtung kam. Aber es wird auch heute transportiert zu politischen Konflikten, die heutzutage stattfinden, vor allem in dieser Schiene, dass wir sehen können, so Muslime gegen Schwulen. Und da ist auch diese, natürlich, man kann das Islamfeindschaft nennen, man kann das einfach Sorge um Muslime in der Nachbarschaft, Homophobie in islamischen, migrantischen Communities und da natürlich auch eine bestimmte Identifikation mit Juden, die sich entstanden ist. Und natürlich hören wir von einigen tatsächlich, dass sie sich wie Juden fühlen oder kommen zu dieser Verbindung mit dem jüdischen Staat. Und natürlich, dass Israel heute als homofreundliche Staat gilt, hilft dieser Verbindung noch weiter. Dazu will ich aufweisen, es gibt einen tollen Artikel von Koray Yilmaz-Günay und Salih Wolter, es heißt Pinkwashing Germany, der dieses Thema behandelt. Wir kommen jetzt noch zu einer letzten Gruppe, die ich ganz gerne habe, die Antideutschen. Wie gesagt, das ist ein sehr kurzer Vortrag, ich spreche auch viel zu viel, deswegen komme ich auch nicht rein sozusagen in der Thematik. Es ist eine sehr interessante, ganz besondere linke Theorie, die vor allem in Deutschland zu finden ist. Und ganz kurz gesagt würde ich mal sagen, Antisemitismus spielt da eine sehr wichtige Rolle, als könnte man vielleicht laut Marxist, also als Hauptwiderspruch nennen, oder als sehr wichtiges Element ihrer Kritik, ihrer Politik, so der Kampf gegen Antisemitismus. Was interessant ist mit dieser Gruppe, das ist vielleicht die einzige Gruppe von alles, was ich jetzt erzählt habe, das tatsächlich sich auseinandersetzt mit dem Vorwurf des Philosemitismus. So, tatsächlich gibt es sehr viele Schriften, nicht sehr viele, aber einige, von einige von den Denkern dieser Bewegung, die natürlich von sich weisen, irgendwie was mit Emotionen zu tun haben. So, ihre Unterstützung für Israel, ihr Kampf gegen Antisemitismus ist nicht philosemitisch, es geht hier nicht um Liebe. Ich meine, sind auch deutsche Marxisten, mit Emotionen wollen sie sowieso nicht viel zu tun haben. Sie erklären das lieber negativ, ne? So, sie haben auch negative Dialektik, à la Adorno. Ihre Beschäftigung oder Obsession mit dem Negativen des Juden, der Antisemitismus. Und das wird tatsächlich zum sehr wichtigen Element. Und auch hier natürlich, es gibt natürlich, wie in jeder Bewegung, die irgendwie auch politisch, auch teilweise religiös sich artikuliert, es gibt ein Gebot, das Adorno-Imperativ. Das Adorno-Imperativ ist natürlich nicht bedingungslose Solidarität mit Israel, aber es heißt, dass Auschwitz sich nicht wiederholen darf. Aber dazu sehen Sie natürlich diese bedingungslose Solidarität mit Israel als Bestandteil Ihrer Bewegung. Und wir sehen auch ein bisschen, was wir auch bei der Evangelikalen sehen, würde ich mal meinen, diese Endzeitfantasien. Solidarität mit Israel, Israel bis zum Kommunismus, gegen jeden Kommunismus, gegen jeden Antisemitismus. So, eigentlich könnte man das auch sehen, dass es gibt kein Israel, wenn der Kommunismus da ist. Ich weiß nicht, ob die Israelis sich freuen würden, dass wenn Kommunismus kommt, dass es kein Israel gibt. Aber tatsächlich diese Idee, man wartet, Israel hat eine wichtige Rolle. Wir müssen sie unterstützen. Es ist Teil von der großen Kampf Gut gegen Böse. Und natürlich Israel ist eine gute Seite. Und ich meine, so anderes ist es auch nicht als einige evangelikalen Gruppen, finde ich. Nebensächlich finde ich übrigens, dass sie irgendwelche, dass sie Besatzungspolitik unterstützen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, also ich glaube, dass viele hier sich vielleicht als Linke verstehen, es ist wichtig zu sagen, Linke können schreckliche Regime in der ganzen Welt unterstützen, das machen sie die ganze Zeit, egal aus welchen Gründen. Es gibt Assad-Unterstützer, es gibt Putin-Unterstützer, Stalin-Politik wurde rechtfertigt. Ich meine, Linken können alles mit Dialektik tun, da sind die Antideutschen gar nicht besonders. Natürlich, diese Beziehung zu Israel macht das was ganz anderes, natürlich im deutschen Kontext. Wir gehen noch weiter. Ich wollte nur ein bisschen so über diese pro-israelische Publikation in Israel sprechen kommen, weil tatsächlich sehen wir eine Beziehung, die ganz interessant ist. Es ist lustigerweise, wie würde ich das am besten sagen? Ich überlege klar, weil ich habe das als anderes geschrieben. Es gibt diesen Vorwurf der Querfront in Deutschland. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff bekannt ist, aber tatsächlich ist dieser Begriff von Querfront, dass irgendwie Linksradikalen und Rechtsradikalen zusammenarbeiten, dass Leute von ganz verschiedenen Orten sozusagen eine gemeinsame Politik betreiben. Dass dieser Vorwurf existiert gerade jetzt auch ganz viel gegen, ich würde mal sagen, Gruppierungen, die sich als links oder irgendwie als linksradikal verstehen, die sehr pro Putin sind und irgendwie dann auch mit Rechten arbeiten. Und natürlich, es gibt sehr viele Widersprüche in diesem Begriff von Querfront, deswegen bin ich auch nicht sicher, ob das hier als Querfront oder einfach als großer Bogen darstellen würde. Aber wir haben ganz viele Medien, die in Deutschland, die sehr dezidiert pro-israelisch sind. Wir haben die linken Zeitungen, die anderes argumentieren natürlich, sie sind auch so teilweise mehr logisch, teilweise weniger. Aber Jungle World konkret und Bahamas, wir haben die Springer-Presse, die dazu auch gehört, die ist natürlich als Grundsatz der Arbeit in Springer-Presse, so Weltbild, muss man natürlich Solidarität mit Israel sozusagen unterzeichnen. Wir haben rechtskonservative Webseiten wie Manowatch oder Auditor oder Olam, teilweise von Konvertiten, teilweise auch von jüdischen Menschen begründet. Wir haben evangelikalen Zeitungen wie Israel Netz oder Israel Heute, das sind Webseiten, aber die ganz viele Nachrichten zu Israel schreiben, sind eigentlich arbeiten schon als Nachrichten-Webseite ganz gut. So, sie liefern ganz viele Artikel und Argumentationen auch für pro-israelische Menschen. Wir haben eher so rechtsradikal oder rechts bis rechtsradikal, ist immer schwierig, auch mit dem Verhältnis zur AfD, wie das man genau nennen will. Jüdische Rundschau, das ist eine jüdische Publikation. Wir haben auch PI News, Politically Incorrect News. Achse der Guten, der immer so irgendwie etwas dazwischen, zwischen rechtskonservativ und rechtsradikal. Journalisten Watch, Jew Watch, finde ich immer so ganz schrecklich, dass es Jew Watch heißt. Der auch von amerikanischen Neokonservativen unterstützt wird, wie Middle East Forum oder Gatestone Institute. Und wir haben natürlich auch israelische rechte Publikationen, die auch in Deutschland irgendwie aktiv sind oder schreiben auf Englisch, wie Jerusalem Post und der Israel Ayom. Und tatsächlich, wenn man diese Zeitungen auch liest, was ganz interessant ist, man sieht manchmal sehr oft die gleiche Argumentation. Und manchmal gibt es auch Autoren oder Schreiber, die für mehrere von diesen Publikationen schreiben, die eher linksradikal gelten und dann auch eher als rechtskonservativ gelten. Ich will aber nicht sagen, dass sie alle zusammenarbeiten. Eigentlich würden sie sich als politische Gegner vielleicht verstehen. Es ist sehr komisch, dass Schwulen in Schöneberg, die sich als zweite Israel fantasieren, mit deutschen Marxisten, die Antisemitismus als Hauptwiderspruch erkannt haben möchten, oder rechte Pegida-Menschen, die einen Weg in Mainstream finden wollen, alle zusammenarbeiten. Natürlich nicht, aber es gibt diese Bewegung, es gibt diese Verbindungen. Und das ist schon, ich finde, ganz interessant. Wir sehen auch das Spiegelbild tatsächlich auch mit anti-israelischen Publikationen und Argumentationen manchmal, so wie linksradikal, rechtsradikal und vielleicht auch islamistisch auch zusammenkommen kann. Das sehen wir sozusagen das Spiegelbild davon. Wir sind, keine Sorgen, wir haben noch 10 Minuten. Zionismus und Antisemitismus, oder ich würde mal sagen, die Liebestörer. Ein Problem, das wir haben mit dieser Liebe zu Israel oder die Unterstützung für Israel oder die Liebe zum jüdischen Volk, ist, dass Liebe immer auch enttäuschend sein kann und das geliebte Objekt auch nicht immer die Wünsche entspricht. Und da kommen wir zu dem Problem von bösen Juden. Die Juden, die nicht in diesem Liebesobjekt passen. Da sehen wir, das ist ein Bild von George Soros, das ist eine Kampagne in Ungarn, die von der Orban-Regierung gemacht wurde. Das natürlich Orban natürlich als eine große Verschwörung gegen das ungarische Volk, dass eigentlich seine reiche Vermögen die Islamisierung Europa durchführen. Und natürlich spielt es auch an antisemitische Verschwörungstheorien. Das sieht man auch hier in dieser Grafik, die dazu gemacht hat, also Gido, so ein dreckiger Jude noch geschrieben wird. Wir sehen das gleichzeitig. Ne? So, Orban ist auch ein großer Unterstützer von Israel und Netanyahu und er sind auch sehr eng. So, das ist ein sehr widersprüchliches Verhältnis. Wir sehen auch diese selbsthassenden Juden, die bösen Juden. Vielleicht gehen wir noch ein weiter kurz. Oder liberale Juden und linke Juden. Hier sehen wir ein Bild von Judith Butler. Es ist nicht Judith Butler selbst, es ist ein Bild von ihr, die gemacht wurde von evangelikalen Demonstranten in Brasilien, als sie dahin gegangen ist, um einen Vortrag zu Gender zu halten. Natürlich wurde gegen sie demonstriert, vor allem als Zerstörer der konservativen Familie. Sie wurde aber auch als Antizionistin beschimpft und natürlich dämonisiert. So. Es kann nicht klarer sein als dämonisiert, also sie wird zum Satan da gemacht. Wir können das auch tatsächlich auch hier in Deutschland sehen, dass vor allem oder ganz oft sehr viel von diesen pro-israelischen Gruppen, seien sie antideutsch oder andere pro-israelische Gruppen, die ganz besonders linke Israelis in Visier nehmen. Und das zeigt alles, dass Liebe zu Juden oder zu Israel sehr schnell umkippen kann. In Antisemitismus oder mit antisemitischen Stereotypen. So selbsthassende Juden ist auch an sich ein sehr problematisches Begriff. Ich meine, Selbsthass kann auch sehr positiv sein. Selbsthassende Deutsche mag ich ganz gern. Aber wenn Juden sich falsch verhalten oder nicht diese Objekte entsprechen, dann gibt es tatsächlich, sie werden als Störung gesehen, sie werden besonders angefeindet. Wir gehen jetzt weiter. Und jetzt kommen wir haben jetzt die ganze Zeit über die Nichtjuden geredet, was ich auch ganz gut finde. Aber lass uns ein bisschen reden, was macht eigentlich Israel? Oder was ist der Zionismus oder israelische, pro-israelische Juden? Wie gehen sie mit dieser ganzen Liebe um? Geliebt zu sein wollen eigentlich alle, finde ich, oder fast alle. So, und geliebt zu sein ist, wenn Leute geliebt werden, sehen die es normalerweise auch nicht als Problem. Weil sie denken, sie sind lebenswürdige Menschen oder Völker. Deswegen ist das auch nicht immer ein Konflikt. So, für viele Israelis geliebt zu sein, erklärt sich einfach dadurch, dass sie auch nationalistisch denken und sich ganz gerne lieben und natürlich die Liebe von anderen auch erwarten. Aber tatsächlich geht es ganz zurück in der Geschichte. So, ich würde tatsächlich behaupten, Israel, der Staat Israel würde ohne Philosemitismus oder irgendwelche Art von instrumentelle Antisemitismus nie existieren. Wir haben hier ohne die Unterstützung von Nichtjuden, die das Volk Israel aus verschiedenen, auch antisemitischen Bewegungen, die diesen Zionismus unterstützt haben, wäre es kein Staat Israel. Wir sehen, eine ganz unbekannte Geschichte ist Napoleon, der, als er in Ägypten seinen Krieg geführt hat und auch Palästina damals besetzt hat, tatsächlich auch eine Form von Deklaration gegeben hat, dass dem Juden wird das gelobte Land gegeben, wenn die französische Regierung da tatsächlich erfolgreich ist im Krieg. So eine frühere Balfour-Deklaration, könnte man sagen. Es war ein Flyer, das verteilt wurde auch im Land. Es gibt sehr viele große Fragen, warum es überhaupt verteilt wurde, warum Napoleon das gelobte Land an die Juden versprochen hat in 1800, so 1800. Aber natürlich könnte da einige Erklärungen geben, auch tatsächlich, dass er die Unterstützung von jüdischen Geschäftsmännern auch wollte. Wir sehen auch Balfour, das ist der Lord Balfour, ein sehr wichtiger Mann in der Geschichte des Zionismus, der Balfour Declaration, der eigentlich das Juden eine National, also eine Heimstatt, eine Nationalheimstatt in das Land Palästina oder Jordanien noch dazu versprochen hat, dass er 15 Jahre vorher noch jüdische Migration nach Großbritannien blockieren wollte, so Leute, die von Pogromen geflüchtet sind, wollte er nicht, dass Juden nach Großbritannien ziehen, so ganz klar mit antisemitischer Argumentation, ist da kein Widerspruch. Ne? So, er hat tatsächlich als Christ dieser Wunsch, dass Juden nach Israel, nach Palästina gehen. Moment mal. Genau, wir können weitergehen. Wie gehen aber die Juden mit diesen Sachen raus? Vor allem so dieser christliche Zionismus, dieser Versuch, Juden näher zu kommen, vor allem von christlicher. Wir haben hier zwei Männer, die beide religiös, nationalreligiös, der Rabbiner Shlomo Avineri und der Mitglied des Knesset Yehuda Glick, die beide sozusagen Teil der Siedlerbewegung sind, beide sind sehr rechte Politiker in Israel, beide würden gerne auch einen Tempel nochmal aufbauen, wenn es möglich ist. Und trotzdem ist diese, für die ist dieses Verhältnis sehr anderes. Und das muss ein bisschen Erklärung geben. In Judentum tatsächlich diese Abgrenzung zu Nichtjuden ist ein sehr wichtiger Teil der jüdischen religiösen Praxis. Es gibt zum Beispiel in der Talmud, auch durch Maimonides, Gebote, zum Beispiel, dass Goim, so Nichtjuden, dürfen nicht die Tora lernen. Oder man darf sie die Tora nicht beibringen. Nichtjuden dürfen den Samstag, den Schabbat, nicht halten. Konversion wird auch manchmal positiv, aber sehr oft auch negativ gesehen. Das gibt sehr widersprüchliche Sachen dazu. Und natürlich die Zusammenarbeit mit Christen. Christen werden auch im Judentum noch mehr als Muslime, übrigens als Götzenanbeter angesehen. Und diese Zusammenarbeit mit diesen Gruppen ist sehr problematisch für rabbinische, so für orthodoxe Judentum. Dazu kommt auch Rassismus einfach. Ne? So, ich meine, wenn jetzt ganz viele Leute irgendwo in Afrika sich zu Judentum bekehren, es gibt natürlich Juden, die sich sehr freuen darüber. Es gibt aber, wie in allen anderen Orten der Welt, auch antischwarzer Rassismus. Vielleicht wollen wir nicht diese ganze Afrikaner bei uns zu Hause haben. So, es ist auch immer verschiedene Beweggründe, die da sind. Und wir sehen zum Beispiel, Rabbi Shmuel Omar Avineri ist ganz klar gegen jede Zusammenarbeit mit dieser christlichen Zionisten. Streitet auch ganz viel mit anderen in der Siedlungsbewegung, die mit denen zusammenarbeiten. Und weigert sich auch Geld von denen zu bekommen. Sie sammeln ganz viel Geld für Siedlungen und weigert sich, das zu bekommen. Andersrum haben wir Yehuda Glick, der sehr gerne mit denen arbeitet, auch sie segnet in Gebeten in ihren Kirchen, auch hier in Deutschland mit dieser Tübingen-Gruppe. Und eine gemeinsame Tora-Lernen in der Knesset veranstaltet mit christlichen Gruppen. So, dieses sehr widersprüchliche Verhältnis ist ein großer Streit heutzutage unter den israelischen religiösen Rechten. Was ist das nächste Bild? Dass der Staat Israel auch diese Form von Faszination bedienen will, ist auch ein großer Teil. So ist, der Staat Israel natürlich freut sich auf jeder, der sich irgendwie unterstützen kann im Kampf gegen Antisemitismus oder Israelfeindschaft. Und natürlich werden auch diese Bedürfnisse von Nichtjuden auch bedient, von Juden und von Nichtjuden übrigens. Es gibt zum Beispiel ein Volontärprogramm, wo Leute sich zum israelischen Militär als Volontären anmelden können. Das kommen hunderte Menschen jedes Jahr nach Israel, auch viele aus Deutschland, aber nicht nur, so wirklich aus der ganzen Welt. Viele Juden, also ältere Juden, aber auch so jüngere Juden können ja zum Militär gehen, ältere Juden nicht, aber auch ganz viele Nichtjuden. Und sie können da einige Monate verbringen, sie dürfen keine Waffe tragen, aber sie können die israelische Uniformen tragen und Teil von diesem Programm sein. Und natürlich auch die israelische Politik, die israelische Botschaften arbeiten sehr oft mit diesen christlichen Gruppen, mit diesen verschiedenen Formen von Philosemitismus. Weiter noch, glaube ich. Das, was ich vorher gesagt habe, dass es gar nicht so klar ist mit diesen Leuten, die konvertieren, Leute, die zu Juden werden, so dieser Typ aus Kenia, so dieser Mensch aus Kenia, der zu Juden konvertiert ist durch die konservative Bewegung, dürfte gar nicht nach Israel einreisen, zum Beispiel. Ne? Das zeigt auch so ein bisschen dieser Rassismus, das in Israel sehr stark ist. Er hat sich tatsächlich so, er ist irgendwo aus Kenia, hat Judentum aus verschiedenen Gründen als seine Religion entdeckt, hat sich konvertieren lassen und darf aber nicht nach Israel. Und das ist natürlich immer so eine Frage, wer darf nicht, welche Konvertiten gelten als okay, welche nicht. Ist da viele andere Fragen, die auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, was wir vor allem in den letzten zwei Jahren sehen, noch eine? Was wir tatsächlich auch sehen, viel mehr vom Staat Israel, ist tatsächlich ein Versuch, wie gehen wir mit diesem ganzen Leute, die uns lieben, um oder die uns irgendwie nachfühlen, die Teil des jüdischen Volks werden wollen. Es gibt einen Bericht von einem Ministerium in Israel, das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten, Und sie fragen sich, was machen wir mit diesen ganzen Menschen, die sich irgendwie Judentum nachfühlen? Teilweise können wir sie tatsächlich konvertieren, orthodox konvertieren, teilweise können sie aber mobilisieren, zum Beispiel gegen BDS zu kämpfen. Und sie haben so ein nettes Diagramm gemacht, so wie viele dieser Menschen gibt. Ist immer gut zu wissen, es gibt gar nicht so viele Juden in der Welt. Juden, die außerhalb Israel leben, sind ungefähr 8 Millionen. Juden, die in Israel leben, sind 6 Millionen. Leute, die das Recht, nach Israel einzuwandern haben, weil sie ein jüdischer Elternteil haben, aber nicht als Juden religiös gesehen gelten, sind ungefähr 9 Millionen. Es gibt noch 5 Millionen, das ist eine sehr interessante Zahl, ich konnte das nicht belegen, 5 Millionen Menschen, die irgendwie von dieser Anusim, von dieser spanischen Juden stammen. Vielleicht wollen sie das durch Genteste beweisen, man weiß das nicht. Dann haben wir noch 35 Millionen Menschen mit irgendwelchen Affinitäten zu Judentum. Da sprechen wir wahrscheinlich auch über diese verschiedenen Volksgruppen, die sich Judentum angeschlossen haben oder teilweise jüdische Rituale machen. Und dann noch 60 Millionen, die unrecognized people mit irgendwelcher Affinität zu Judentum und zu Israel. Und dass sie man auch mobilisieren kann. Und dass der Staat Israel diese Rolle auch übernehmen soll, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und Judentum und Israel als Bestandteil ihres Alltagslebens, ihrer politischen Handlung auch zu machen. Eine ganz spannende Entwicklung gab es gerade jetzt auch einen guten Artikel in der Haaretz von Ofri Ilani, der Wissenschaftler, den ich vorher erwähnt habe, ist über die noachidische Gebote. Das ist ein religiöses Konzept im Judentum, dass Nichtjuden trotzdem Teil der jüdische Erlebnis sein dürfen, indem sie 7 Gebote von Noach noch folgen. Also sie dürfen nicht morden, sie dürfen keinen Inzest machen, Inzest auch laut dieser Glaube auch Homosexualität. Sie dürfen keine Götzenanbetung machen. Dieses Konzept ist ganz unklar, sogar was es heißt, wer sind diese Nichtjuden, die irgendwie doch als Gerechte dann verstanden werden. Und es war ein Konzept, das nie wirklich materialisiert hat, bis zu einem, ich glaube, die missionärischste, das am meisten missionarisch agierende jüdische Bewegung, dieses Konzept entdeckt hat. Und das ist die Chabad-Bewegung, der Rabbi Milobavitch, ganz wichtige Person für sie, der gestorben ist und teilweise sehen sie auch ihn als Messiah. Und hier haben wir ein Plakat, das sie auch auf Arabisch, tatsächlich auch in den palästinensischen Gebieten, in den besetzten Gebieten auch hängen, wo sie diese Beibehaltung, diese 7 Gebote Noachs propagieren. Das ist wichtig zu sagen, sie werden nicht Juden dadurch. Aber sie dürfen tatsächlich näher zu uns kommen. Sie dürfen eine Rolle spielen in der jüdischen Lösung oder in der Ankommen des Messias. Sie haben dann einen Platz im Himmel. Und tatsächlich haben wir mehr und mehr kleine, bis jetzt sehr kleine Gruppen, ein bisschen, also am meisten in den Philippinen, die diese noachidische Religion sozusagen entwickelt hat. Interessanterweise, in Philippinen haben sie damit angefangen, dass sie den Samstag auch behalten haben. Dann kamen die Rabbiner von Chabad und sagen, ihr dürftet nicht Schabbas behalten, weil es ist gegen die jüdische Religion. Und deswegen machen sie was ganz anderes am Samstag. Sie zünden 7 Kerzen an für die 7 Gebote. Das ist auch so einfach so sehr neue theologische Erfindungen, dass wir sprechen hier über sehr moderne Konzepte eigentlich. So, sie finden sich schon bei Maimonides in einigen Schriften, aber dass es tatsächlich so klar realisiert wird, ist sehr, sehr neu. Das machen sie am Freitagabend, aber sie dürfen nicht so wirklich Samstag machen. Ne? Damit kommen wir ein bisschen zu Ende. So, wir sehen diese Beziehung auch mit Israel und mit diesen Nichtjuden, diese große Liebhaber. Das erklärt sich auch damit, dass Israel tatsächlich ein Problem hat. Es gibt nicht so viele Juden in der Welt, vor allem nach dem Holocaust, das ein Drittel des jüdischen Volkes vernichtet hat, ist das immer wieder ein Problem auch. Und tatsächlich in Israel wird auch eine Form von demografischer Krieg geführt. Also es wird immer so sehr wichtig, so dass eine jüdische Mehrheit auch existiert. Und gleichzeitig hat der Staat Israel, ich spreche manchmal mit wir, hat der Staat Israel das Problem, dass viele Juden in den USA sich nicht mehr als Juden begreifen oder wenn sie sich als Juden begreifen, als liberale Juden mit Zionismus nicht mehr viel zu tun haben wollen. Das ist vor allem unter Jugendlichen sehr starke Bewegung, eine nicht-zionistische oder antizionistische Strömungen auch in amerikanischen Judentum. Und natürlich diese Fragen von Konversion, wer kann kommen, wer kann Jude werden, spielt da auch eine große Rolle. Damit komme ich so ein bisschen zu Ende. Ich will aber mit Hannah Arendt enden, weil ich glaube, nicht nur eine Liebe zu einem ganz fremden Objekt, nicht nur die Liebe zu einem ganz fremden Objekt braucht eine Erklärung, sondern auch die Liebe zum eigenen Volk braucht ein bisschen eine Erklärung. Es ist sehr suspekt und man sollte es sehr suspekt betrachten, Nationalismus insgesamt. Normal oder natürlich ist das auch nicht. Patriotismus, Nationalismus, völkische Verbundenheit, all diese Sachen sind Konstruktionen, die eine ständige Arbeit benötigen. Und das sehen wir auch immer hier in Deutschland, in ganz vielen anderen Ländern. Nationalismus ist immer ein Projekt. Es braucht ständige Arbeit. Keine andere jüdische Persönlichkeit hat ihre Befremden so treffend zu dieser Liebe zum Nation ausgedruckt, wie die Philosophin Hannah Arendt in einem Brief an Gershom Scholem. Nachdem er ihr das fehlende Havat Israel, das fehlende Liebe zu Israel unterstellt hat. Ich zitiere ein bisschen von diesem Brief, Leat, ja, sehr langsam. Um an das Letzte gleich anzuschließen, will ich mit der Havat Israel, mit der Liebe Israel, beginnen. Sie haben vollkommen recht, dass ich eine solche Liebe nicht habe und dies aus zwei Gründen. Erstens habe ich nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt. Weder das Deutsche, noch das Französische, noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder sonst was in dieser Preislage. Ich liebe in der Tat nur meine Freunde und bin zu aller anderen Liebe völlig unfähig. Zweitens aber wäre mir diese Liebe zu den Juden, da ich selbst jüdisch bin, suspekt. Ich liebe nicht mich selbst und nicht dasjenige, wovon ich weiß, dass es irgendwie zu meiner Substanz gehört. Um Ihnen klarzumachen, was ich meine, möchte ich Ihnen von einer Unterhaltung mit Golda Meir berichten. Dabei sagte sie sinngemäß, Sie werden ja verstehen, dass ich als Sozialistin nicht an Gott glaube, ich glaube an das jüdische Volk. Ende Zitat. Zitat Ende. Ich bin der Meinung, dass dies ein furchtbarer Satz ist. Und ich habe ihn nicht geantwortet, weil ich zu erschrocken war, aber ich hätte antworten können. Das Großartige dieses Volkes ist es einmal gewesen, an Gott zu glauben, und zwar in einer Weise, in der Gott Vertrauen und Liebe zu Gott, die Gottesfurcht, bei weitem überwog. Und jetzt glaubt dieses Volk nur noch an sich? Was soll daraus werden? Also in diesem Sinne liebe ich die Juden nicht und glaube nicht an sie, sondern gehöre nur natürlicher und faktischer Weise zu diesem Volk. Man könnte über diese Dinge auch politisch sprechen und dann würden wir uns über die Frage des Patriotismus zu unterhalten haben. Dass es keinen Patriotismus geben kann ohne ständige Opposition und Kritik, darüber dürften wir uns beide einig sein. Ich kann Ihnen in dieser ganzen Frage nur eine Sache zugeben, nämlich das Unrecht begangen von meinem eigenen Volk mich selbstverständlich mehr erregt als Unrecht, das andere Völker begehen. Das ist das Ende von diesem Brief von Hannah Arendt, das ich sehr schön finde. Und tatsächlich können wir vielleicht jetzt in der Diskussion kommen, ein bisschen über dieses Phänomen. Vielleicht als zwei Impulse zu der Diskussion. Ich habe jetzt ganz vernünftig mit Hannah Arendt zu Ende gehabt, dass Liebe hier vielleicht nicht als politischer Begriff wichtig ist. Die Frage ist, leben wir überhaupt in einer vernünftigen Welt, wo diese vernünftigen Argumente auch gehören? Wollen wir vielleicht eine andere Form von Liebe, vielleicht eine polygame Liebe in Sache Israel-Palästina entwickeln? Vielleicht eine Liebe, die auch die ganze Menschen, die dort leben, im Heiligen Land anschließt, können wir vielleicht andere Formen von vielleicht nicht Liebe oder Zuneigung oder Solidarität entwickeln. Und das ist die nicht auf Menschenrechtsverletzungen oder Macht und Machtausübung basiert sind. Und das hoffe ich sehr, dass es noch möglich ist. Und ich bedanke mich sehr, dass ihr alle so lange geschwiegen habt und mich zugehört habt. Danke.